Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Offene Sendung heute Abend, offene Talk Radio Show. Erster Anrufer Stefan, 33 Jahre alt. Hi. Hallo Domian. Stefan, zu welchem Thema hast du angerufen? Ich habe dafür angerufen, weil meine Freundin mag keine Intimbehaarung. Was mag sie nicht? Also zum Beispiel, wenn wir Sex haben, dann sie mag halt Schamhaare an männlichen Glieden. Aha. Also ich gehe dann davon aus, dass du vollständig rasiert bist, oder wie? Ja, also auf jeden Fall. Also wir haben 3-4 Mal eine Woche Sex und vor jedem Mal muss halt ihr Stoffel runter. Vor jedem Mal? Das ist aber eine aufwendige Prozedur jedes Mal für euch, oder? Ja, schon. Für dich. Wie machst du das denn? Ich habe das ihr schon erklärt, dass ich das ohne es haben will und sie hat es auch schon verstanden, aber sie ist trotzdem darauf geil. Ich verstehe dich so schlecht. Du hältst, glaube ich, den Hörer nicht. Okay. Ah, jetzt ist es besser, ja. Ich hatte dich gerade gefragt, wie du das denn jedes Mal machst. Gehst du erst mit dem Rasierer erstmal über dein bestes Stück, oder wie? Ja, mit dem Rasierer. Mit dem Trockenrasierer, oder? Ja. Oder nass? Nee, trocken. Aha. Wie lange bist du mit der Frau schon zusammen? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Erinnerst du dich noch, wie sie dir das gesagt hat, dass sie nicht auf Schamhaare steht bei Männern? Ja, 2 Monate ging das ohne, also die ersten 2 Monate und dann jetzt die 4 Monate bis jetzt hin, war das nur noch so drin. Aha. Und dann hat sie es dir irgendwann gesagt? Genau. Aha. Und hast du es denn willig dann auch gleich gemacht? Ja, das erste Mal war ein kleines Problem, aber mit der Zeit wird es irgendwie langweilig. So. Und sie will auch immer nur normalen Verkehr und ich habe zwar schon ein paar Mal oral oder anal gehabt, aber sie will fast nur normalen Verkehr und sie steht halt fast nur auf dessen. Sowas nervt dann halt schon mit der Zeit. Das ist dann so eine andere Geschichte neben den Schamhaaren, ne? Dass ja, genau. Dass sie einen anderen Sex mag. Du hast aber wegen der Schamhaare angerufen. Ja, und das ist halt mein Problem. Ich will, dass sie es halt normal kann. Also mit Haaren, oder? Genau. Ja, ist es denn für diese Frau so schlimm, wenn du Schamhaare hast? Ich weiß es nicht. Ich muss mit ihr noch mal darüber reden. Sie ist nicht zufällig irgendwie nebenan im Zimmer. Nee, die ist nicht dran. Ich würde sie ja gerne jetzt persönlich fragen, was da in dem Mädel vor sich geht. Ja. Hat sie dir das denn schon mal genau erklärt, warum sie dich am liebsten ganz nackt mag? Ja, sie kommt ja aus der Türkei, das ist. Und sie steht halt darauf, dass viel Hygiene beim Sex dabei ist. Dass halt auch die Verhütung da ist, wenn man One-Night-Stand hat oder sowas zufällig, hat sie mir schon erklärt. Das ist auch okay, ja. Was ich nicht so richtig verstehe, ist, dass dir das so Probleme bereitet, um dich da immer zu rasieren. Ich meine, das ist ein bisschen aufwendig, aber letztendlich doch dann auch wurscht, oder? Ja, aber ich weiß nicht, wie ich das ihr erklären soll. Du könntest mir vielleicht da mal einen Tipp geben. Was ihr erklären? Dass ich einfach mit Haare lieber. Ich glaube, die Erklärung ist ganz einfach. Man sagt es einfach. Okay. Du sagst es ihr ganz einfach ins Gesicht, liebe so und so, ich hätte es gerne lieber mit Haare. Und mal gucken, was sie dann sagt. Okay. Wie magst du dich denn selbst auch angucken, wenn du so ganz nackt bist, oder gefällst du dir auch nicht ohne Schamhaare? Nee, das nicht. Das ist dir egal. Das ist eigentlich so okay, wie ich bin. Also, vielleicht ein paar Worte mit der Dame sprechen. Okay. Das sind immer so die einfachsten Sachen, dass ihr da nicht selbst draufkommt. Okay. Stefan, viel Glück. Tschüss. Herzlich willkommen, Sabrina. Sabrina, 15 Jahre. Ja, hallo. Sabrina, jetzt sage ich erstmal den Leuten noch unsere Telefonnummer und dann sind wir beide dran, okay? Okay. Also, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, dann wählt ganz einfach die Nummer 0180-5678-111. Oder ihr könnt mir auch faxen unter 0180-5678-110. Sabrina. Ja. Jetzt sind wir beide dran. Ja. Also ich wollte mit dir einfach mal mit meinem neuen Freund quatschen. So ganz locker. Mhm. Also der ist ein bisschen älter wie ich. Der ist 22. Mhm. Und wir kennen uns jetzt erst, oh Gott, ich glaube knapp eine Woche oder so. Mhm. Also alles noch ganz frisch und... Ja, ich meine, ich habe da halt immer ein bisschen Bedenken so bei der ganzen Aktion so. Also, in welcher Beziehung? Ja, ich meine, das sind halt immerhin einige Jahre Unterschied. Mhm. Und da sind halt die Erwartungen doch anders. Mhm. Welche Erwartungen hat er denn? Ja, ich meine, ich denke, mal, dass der ganz normale Erwartungen daran hat, wie jeder andere auch. Mhm. Und welche Erwartungen hast du? Ich weiß nicht, also ich muss mir bei der ganzen Sache viel Zeit lassen, auf alle Fälle. Weil hast du denn schon den Eindruck, jetzt nach einer Woche, dass er da dich ein bisschen zumindest unter Druck setzt? Oder fühlst du dich da? Nee, das nicht, aber es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe vielleicht nicht direkt Angst, was weiß ich, davor, dass es irgendwann mal will, sondern ich weiß selber nicht, das ist halt ein ganz komisches Gefühl. Also du bist jetzt eine Woche mit ihm zusammen? Ja, so ungefähr. Er ist 7 Jahre älter als du. Das ist natürlich in der Zeit ein schon erheblicher Altersunterschied, von 15 auf 22. Ja, klar, ja, ich weiß. Logisch. Aber im Moment ist noch nichts Konkretes vorgefallen. Das ist nur für dich so ein mulmiges Gefühl. Nee, ist ganz locker. Ich meine, ich habe auch unheimlich Vertrauen zu ihm. Er sagt auch immer, also du wirst niemals was tun, was du nicht willst. Und ich habe ihm auch erklärt, dass ich, als ich jünger war, nicht so gute Erfahrungen hatte. Ich war 13 oder so auf dem Fest gewesen und auch mal hinter die Hecke gezogen worden von irgendwelchen Typen. Und also deine Sorge ist, dass er eigentlich zu viel und zu schnell etwas von dir will. Auch im bezogen natürlich auf den sexuellen Bereich. Ja, genau. Mhm. Ja. Also da kann man dann ja nur hoffen, dass er Wort hält in dem, was er gesagt, was er zu dir gesagt hat, dass er dir Zeit lassen will. Ja, ich denke schon, aber ich habe halt irgendwie Bedenken, dass ich denke schon, dass es bei mir auch mal irgendwann mal so weit sein wird, aber ich denke halt immer dann, irgendwann wird es ihm halt immer so blöd oder so. Mhm. Und davor habe ich halt ein bisschen Angst. Mhm. Aber dennoch bin ich der ganz festen Überzeugung, Sabrina, dass du auf keinen Fall etwas tun solltest, was du nicht wirklich auch willst. Ja, würde ich glaube auch nicht machen. Ich glaub, Und wenn er nicht bereit ist, dieses halt dann eine Weile hinzunehmen oder vielleicht auch eine ganze Weile, dann ist er auch nicht der richtige Freund für dich. Die Gedanken habe ich mir auch gemacht. Mhm. Ich würde an deiner Stelle jetzt auch, wo ihr noch so frisch miteinander erst zusammen seid, dieses ihm auch nochmal ganz klar sagen, damit er weiß, worauf er sich einlässt. Wenn er das nämlich dann nicht will und er geht, dann ist für dich der Schmerz auch nicht so groß, wenn man erst eine Woche zusammen ist. Ja, genau. Also lass dich nicht unter Druck setzen, zieh dein Ding durch und vielleicht ist es ja ein ganz toller Bursche, der dir auch wirklich dann so gegenüber auftritt und sagt, die Sabrina soll erstmal sich entwickeln und so wie sie es gerne möchte. Ja, ich hoffe. Alles Gute. Tschüss, okay, Sabrina. Ja, vielen Dank. Okay, tschüss. Der Björn ist jetzt dran und der Björn ist 22. Ja, hallo Domian. Ja. Hörst du mich? Und wie? Dann ist gut. Pass auf, Domian. Ich rufe an, weil ich spielsüchtig bin. Ja. Also, ich fange mal ganz von vorne an. Also, ich habe angefangen, so in der 7., 8., 9. Klasse so Karten in der Schule zu spielen. Mhm. So, das ging da immer nur so um Groschenbeträge, vielleicht mal 1-2 Mark pro Runde im Einsatz. So, wir haben Mau Mau gespielt. Mhm. 31, manchmal auch Poker so. Mhm. Ja, und dann ging es richtig los so. Und wo ich dann so älter wurde, habe ich dann auch mal Billard so in der Kneipe gespielt. Mhm. So mal um 50 Mark, mal um 100 Mark, mal um 200 Mark. Ja. Dann habe ich Dart angefangen zu spielen so. Ich meine, ich werf sehr gut Dart so. Mhm. Das muss ich hinzusagen für mein Eigenlob so, weil ich bin wirklich leidenschaftlicher Dartspieler. Mhm. Ja, auf jeden Fall nicht vom Thema abzuschweifen. Auf jeden Fall alles immer so um Kohle. Mhm. Und dann war jetzt vor einigen Wochen so der Jackpot gewesen, 36 Millionen im Lotto. Mhm. Und da habe ich 20.000 Mark Kredit aufgenommen. 20.000 Mark Kredit aufgenommen? Ja. Und habe 1.000 Lottoscheine ausgefüllt. Und wie viel hast du gewonnen? Ja, so ungefähr 3.000 Mark. 3.000 Mark gewonnen? Ja. Das heißt, du sitzt jetzt auf 17.000 Mark Schulden? Naja, so richtig Schulden kann man nicht sagen. So, ich meine, ich habe mir vorher so in Lottogewinn auch immer sowas angehäuft. So, aber die 20.000 Mark Kredit waren ja jetzt nicht nur so, um Lotto zu spielen. Sondern? Ja, ich meine, gut, ich habe für 20.000 Mark zwar hier Lotto gespielt, aber ich habe ja die 3.000 Mark gewonnen und mit den 3.000 Mark habe ich hinterher noch beim Pokerspiel gewonnen. Mhm. Das heißt also jetzt mal, machen wir jetzt mal Bilanz. Wie viel Schulden hast du? Also jetzt mittlerweile Bilanz so nur noch 9.370 Mark. 9.370 Mark ist ja immer noch eine Stange Geld, ne? Ja, ist richtig, aber wer ich bin ja auch leidenschaftlicher Spieler. Ja, wer gibt dir denn 20.000 Mark Kredit? Die Bank. Die Bank, bist du berufstätig? Ja, natürlich. Mhm. 20.000 Mark ausgegeben, um Lottoscheine auszufüllen. Ja, aber ich meine, das ist doch verrückt so, ne? Ja, das ist allerdings sehr verrückt. Ich überlege mir gerade, wie lange füllt man da Lottoscheine aus? Also ich habe ungefähr eine Woche gebraucht, so weil ich mir wirklich fast jeden Lottoschein so einige Minuten angeguckt habe und dann Reihe für Reihe ausgefüllt habe. Es ist ja abgefahren. Aber da hast du doch... eigentlich total dicht gewesen so dabei. Das glaube ich. Eine Woche. Ja. Eine Woche Lottoscheine ausgefüllt. Und dann hast du wahrscheinlich nochmal eine Woche gebraucht, um die alle durchzugucken, oder wie? Bitte? Dann hast du doch wahrscheinlich nochmal eine Woche gebraucht, um die dann alle durchzugucken. Wie Nein, viel? Ich habe einen Computer, dort so. Habe ich sie alle eingegeben, ja. Auf einer Diskette. So. Ja, und dann habe ich das mit den Zahlen verglichen, ja. So, und das ging ruckzuck. Ja, das ist ja schon ein starkes Stück. Ja. Das ist ein starkes Stück. Gehst du denn auch in so Spielhallen? Ja, in Spielhallen gehe ich auch so. Ja. Das habe ich früher so mit 18 gemacht. Mhm. Wie viel Zeit, wie viel Freizeit verbringst du denn mit dem Spielen, mit allen möglichen Spielen? Also ich sag mal so, ich bin ja am Arbeiten. Ich habe Maurer gelernt. Mhm. Ich bin jetzt 2 Jahre aus der Lehre raus, verdiene also mein Geld. Und so, ich sag mal, wenn ich so um 16, 17 Uhr von Arbeit komme, dann gehe ich nach Hause, dusche mich, esse was, dann bin ich so um 20 Uhr so zwei, vielleicht dreimal die Woche in der Spielhalle und zocke da an Automaten. Mhm. Wie kannst du das so über den Daumen mir sagen, wie viel du pro Woche verspielst? Ja, so ungefähr 600 bis 800 Mark. Mhm. Und darf ich dich fragen, wie viel du verdienst? Also ich verdiene jetzt mit allen Überstunden und so weiter und so fort so knapp 5.500, 5.600 Mark. Also geht eine ganze Menge von deinem Verdienst drauf, ne? Für diese. Ja, richtig. Ja. Ich bin ja auch eigentlich ziemlich alleine, so, weil ich fast nur am Zocken bin. Du hast du keine Kumpels, keine Freunde? Doch, doch, Kumpels und Freunde habe ich so. Mhm. Das ist gar nicht so das Thema, aber ja. Ich bin so, weil ich ewig vor den Automaten hänge, ziemlich seelisch alleine. Ja, so. Du hast keine Freundin im Moment. Doch, doch, Freunde habe ich nee, halt, so. Ich halt, auch nee, Freundin. Bitte? Freundin, frag dich. Ach so, Freundin. Mhm. Natürlich habe ich eine Freundin. Du hast auch eine Freundin? Ja, klar. Und was sagt die dazu, wenn du da immer zu in den Hallen hängst? Ja, ich sag mal, meine Freundin hängt auch so damit ab, aber die zockt nicht für so viel Geld. Mhm. Das heißt, ihr geht auch schon mal zusammen dann in die Hallen? Ja, ja, klar, richtig. Ja. Ja, ich meine, gut, meine Freundin, ich möchte ihren Namen jetzt nicht nennen, sie wollte es nicht so, sie sitzt jetzt hier neben mir. Die verzockt so auch so, sag ich mal so, 250 Mark die Woche, aber... Du hast du gerade am Anfang, Björn, selbst gesagt, dass du hast das Wort Sucht gebraucht. Ja, richtig. Und also für dich ist das, vom Gefühl her, ist das auch so eine Sucht. Ja, ja, richtig, das ist eine ziemlich extreme Das heißt, Sucht, du könntest gar, wenn wir beide jetzt vereinbaren, pass auf, Björn, die nächsten 4 Wochen... betrittst du keine Halle und du spielst gar nichts. Das würde dir Schwierigkeiten bereiten. Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Das wäre gar nicht durch. Hast du denn schon mal versucht, von dir aus mal eine Woche oder so Pause zu machen? Ja, es war immer so, ich war im Urlaub gewesen, so in Spanien, und da konnte ich nicht zocken. Weil ich habe die spanischen Automaten am Anfang nicht so begriffen. Achso. Und dann habe ich gesagt, so, ich lasse das besser und lege mich einfach nur mal so 14 Tage an den Strand. Da habe ich das mal so versucht. Und wie hast du dich dabei gefühlt? Ja, ich habe mich da in Spanien ganz wohl gefühlt, so weil Sonne, Strand, Party, da warst du ja optimal abgelenkt. Ja, richtig. Und es ging ja aber wahrscheinlich... Ich habe Spaß so auf Techno-Partys und so gefühlt, verstehst du? Weil ich bin eigentlich auch nur am Techno hören so. Aber es ging ja wahrscheinlich direkt wieder los, als du zurück in Deutschland warst. Richtig. Ja. Ich meine, meine Freundin war zwar mit in Spanien so, aber bei ihr ist es dann auch direkt wieder hier losgegangen. Möchtest du denn was dran verändern? Ich würde gerne was dran verändern. Du hast gerade ja sogar... Das ist ziemlich schwer. Ja, du hast gerade ja auch selbst gesagt, dass du dich da seelisch ziemlich alleine fühlst, ne? Und richtig, abhängst. Aber das ist auch bei meiner Freundin so, das ist bei Zockern nun mal halt ist so. Mir klar, ja. Hast du schon mal was von den anonymen Spielsüchtigen gehört? Nein, von dieser Vereinigung habe ich noch nichts gehört. Es gibt die anonymen Alkoholiker. Ja, ja, davon habe ich schon mal was gehört. Und so gibt es auch anonyme Spielsüchtige. Ja. Und da würde ich dir dringend raten, mal hinzugehen. Ja, aber könntest du mir dann mal eine Adresse sagen? Das können wir machen. Dann leg mal jetzt auf und du wirst gleich von uns nochmal angerufen und dann sagen wir dir eine Kontaktadresse in deiner Umgebung. Also sagt mir das dein Psychologe? Oder? Das sagt dir meine Psychologin, ist die Elke, du nice. Ach, die Elke, ja, darf ich dir noch was sagen? Bitte. Also ich wollte eine Kritik anwenden. Ja? So, du erzählst ab und zu ja richtig coole Klamotten, aber ich sag, du musst mal versuchen, die Lügen aus der Sendung zu halten. Mhm. Und zweitens möchte ich meinen besten Freund, den Nils, grüßen. So. Okay, Domian. Ja, also du wirst gleich nochmal von uns angerufen. Okay. Und ich wünsche dir viel Glück. Ja gut, mach weiter so. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Jetzt ist Max da. Max ist 24 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Hallo Max. Meine Geschichte hat ziemliche Ähnlichkeit mit dem Vorgänger. Bei mir geht es auch ums Lottospielen. Da war ja vor einigen Wochen der große Jackpot von 35 Millionen, ne? Ja, darüber haben wir gerade auch geredet. Genau. Mhm. Und 3 Wochen nachdem der Jackpot gewesen ist, hatte ich Gewinnklasse 3. Mhm. Das war 5 Richtige gewesen im Samstagslotto. Hey. Ich möchte bestimmt wissen, wie viel D-Mark das ist. Ja! 365.086. Wir gratulieren allen. Dankeschön. Geil! 300.000 korrekt. Super geil. Ich hatte auch schon vorher öfters gespielt, aber leider nie was gewonnen. So, ich habe auch schon so im Spielcasino ziemlich viel Geld verloren. Aber du willst du dich auch als Spieler oder gar spielsüchtig bezeichnen? Spielsüchtig nicht, so aber so leidenschaftlicher Spieler. Leidenschaftlicher Spieler. Auf jeden Fall. Aber nochmal auf diesen, das ist ja doll, ist das ja 300.000 Mark Lotto gewinnen. Absoluter Hammer. Wie geht das denn dann eigentlich? Du hast die Zahlen verglichen, hast es gesehen. Ja. Und meldet sich dann jemand bei dir von der Lottogesellschaft? Oder musst du da? Das war früher so gewesen. Heute ist ja ein neues System. Da bekommt man nur noch die Spielquittung. Mhm. Da steht kein Name mehr drauf. Mhm. Und ich habe ja diese Online-Card. Mhm. Und da habe ich damit gespielt, da war mein Name registriert. Mhm. Ich hatte die Zahlen aber im Lotto gar nicht gesehen. Mhm. Dann kam so 3 Tage danach, mhm, kam Post von der Lottogesellschaft, mhm, und da stand drin, dass ich halt die 365.086 Mark gewonnen habe. Das schreiben die so ganz einfach. Sie informieren. Glückwunsch. Wow, was hast du da in dem ersten Moment empfunden, als du diesen Wisch da vor dir liegen hattest? Ich dachte, ich wäre total high gewesen. Also mein Herz ist fast stehen geblieben. Aber du hast es dann schon geglaubt, also das war dann... Ja, ich habe das natürlich nochmal nachgefragt und das hat sich dann auch bestätigt. Wem hast du es als erstem erzählt? Noch niemandem. Noch niemandem? Genau, du bist der Erste. Hey, ich fühle mich sehr tief geehrt. Ja, danke schön. Warum hast du das niemandem erzählt? Ja, das ist halt das Problem, man weiß nicht so, wer kommt dann und fragt, so kannst du mir helfen und ja, so, es gibt ja viele Leute mit finanziellen Problemen. Mhm. Womit 300.000 geht ja noch, wenn du jetzt 3 Millionen gewonnen hättest, dann hättest du wahrscheinlich die ganzen Bettler am Hals. Ich glaube, wäre ich gar nicht mehr hier gewesen. Hast du denn keine Freundin im Moment? Doch, Freundin habe ich sicher. Der hast du es auch nicht erzählt? Auch nicht, keinen. Hast du noch Eltern? Ja, auch. Okay. Aber ich habe es wirklich niemandem erzählt, auch meinen besten Kumpels nicht so. Mann. Und jetzt hatte ich... Hat man denn da nicht so, nochmal, um es zu rekonstruieren, wann hast du diesen Bescheid genau bekommen? Wie lange ist das jetzt her? Das ist genau 10 Tage. Zehn Tage trägst du das jetzt mit dir rum. Genau. Hat man denn nicht da so die Sehnsucht, diesmal endlich mit jemandem zu bequatschen? Auf jeden Fall, ja, genau, deshalb habe ich ja angerufen. Deshalb hast du auch angerufen jetzt, nach 10 Tagen, ja. Mann! Und das Geld war dann auch nach einer Woche auf dem Konto gewesen. Also die Brüder von der Lottogesellschaft arbeiten dann schnell. Auf jeden Fall, das geht dann ziemlich schnell. So, wenn es dann mal wirklich soweit ist, geht der Rest auch ziemlich schnell. Muss man das eigentlich versteuern oder kann man das... Das ist das Problem. Also da kommt auf jeden Fall eine Steuer, die sogar ziemlich hoch ist. Das hatten die mir auch direkt gesagt. Mhm. Wie hoch ist die? Das sind mit Vermögenssteuer 40%. Boah. 40%, die abgehen. 40%? 40%. Kann man denn da nicht legal tricksen? Ja doch, das geht nur halt, ich habe das ja jetzt gegen Jahresende gewonnen. Mhm. Hätte ich das am Jahresbeginn gewonnen, hätte ich ein ganzes Jahr Zeit gehabt, das Geld so auszugeben. Ja. Aber jetzt bleibt ja nicht mehr viel Zeit, so die letzten 3-4 Monate. Also auf jeden Fall, denke ich, solltest du dir ganz schnell einen sehr guten Steuerberater organisieren. Ich hatte auch dran gedacht, vielleicht ein Geschäft aufzumachen, ein Restaurant zum Beispiel, aber dafür reicht das Geld halt nicht. Ja genau, was sind jetzt deine ganz konkreten Überlegungen, was mit 300.000 Mark machen? Es ist viel, aber es ist auch nicht so wahnsinnig viel. Also fürs Leben reicht nicht. Mhm. Fürs ganze Leben, aber für ein paar Jahre denke ich mal, dass ich damit gut leben kann. Ich habe natürlich zuerst einmal aufgehört mit Arbeiten. Was arbeitest du? Ja, ich war vorher in der Fabrik gewesen. Ja. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Mhm. Ich hatte auch Rückenschmerzen und so jeden Tag. Also als Arbeiter in der Fabrik? Genau, ja, genau. Und jetzt habe ich da aufgehört und will jetzt erstmal Urlaub machen. Mhm. Ja, und je nachdem dann mal gucken, vielleicht ein neues Auto kaufen. Ja, aber von diesen 300.000 Mark kannst du natürlich nicht leben, ne? Also lange nicht. Nee, du musst schon eine Zeit so beruflich irgendwie perspektivisch was anpeilen. Ne? Erstmal so ein paar Sachen kaufen jetzt, die sinnvoll sind, wie Auto, ein paar Wohnungen möblieren. Mhm. Was für ein Auto willst du ja kaufen? Ich dachte an 5er BMW. An 5er BMW. Ja, das ist schon mal ein Drittel vom Geld weg. Kauf dir doch eine Wohnung dafür, das ist eine gute Geldanlage. Aber das ist zu wenig Geld für eine Wohnung. Ja, also ein kleines Apartment. Dann wäre schon alles weg. Also wenn ich mir einen nehme von 60 Quadratmeter, wäre schon fast die ganze Kohle weg. Ja. Also du bist jetzt immer so im Kopf schon am Hin und Her überlegen. Das könnte ich dafür ausgeben, das könnte ich dafür ausgeben. Genau. Hat denn deine Umgebung, deine Freundin jetzt oder die Eltern sich nicht gewundert, dass du aufgehört hast zu arbeiten? Ja, eben, das ist es ja. Ich hatte auch gesagt, ich konnte es nicht mehr machen aus gesundheitlichen Gründen, weil ich halt Rückenschmerzen hatte. Und ja, die denken jetzt auch, dass ich vom Arbeitsamt lebe. Mhm. Und jetzt erstmal in Urlaub gehen. Ich dachte, ich habe noch ein paar Rücklagen. Ja. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Wirst du es denn jetzt, nachdem du es mir erzählt hast, schon dem einen oder anderen auch noch erzählen? Ja, ich vermute mal, das werden viele Leute vielleicht hören, der eine oder andere, der mich kennt. Ja, an der Stimme erkennt, ne? Genau. Mhm, ja. Und dann mit und mit so das weitererzählt. Also ihr Lieben, lasst dem Max mal das Geld. So viel ist es ja auch nicht und er hat es ja auch nötig. Du bist ja auch nicht so reich und... Also es hat jetzt jemanden getroffen, der es auch gut gebraucht hat. Auf jeden Fall, sonst hört man ja immer, es hat wieder ein Rentner gewonnen irgendwo. Ich bin so Rentner, ne, mit 65 Jahren, ja, das Leben auch fast schon vorbei. Ach, das will ich nicht sagen, den gönne ich auch. Ich finde nur immer so ungerecht, wenn das irgendwelche Superreichen gewinnen, ne? Ja. Irgendein schwerreicher Arzt oder weiß ich was. Denen gönne ich das nicht, aber einen Rentner gönne ich das schon. Wenn es ein armer Rentner ist, ein reicher Rentner, dem gönne ich es auch nicht. Aber einem Arbeiter doch auch. Aber wie, ich finde das gut. Also Max, lass dich gut beraten vom Steuerberater und überleg dir, das Geld vielleicht doch so anzulegen, dass du da ein bisschen was auch von hast, dass es nicht so verprasst ist. Ne? Also mit dem 5er BMW ist vielleicht ganz schön, aber das Geld ist ja weg dann. Ne? Auf jeden Fall, aber ich habe dann ja auch einen guten Wertgegenstand, so, der ja auch noch 10 Jahre hält. Ja, aber vielleicht wäre wirklich eine kleine Wohnung zu kaufen, ein Apartment irgendwo. Nein, ich will dich jetzt nicht beraten, aber mach es schon, dass du ein bisschen was davon hast und Spaß vielleicht daran. Noch eine Kleinigkeit noch spenden. Das wäre auch eine nette Geste, genau. 1000, 2000 Mark für eine gute Sache. Das wäre sehr nett. Ich gratuliere dir zu deinem Glück. Okay. Und ich hoffe, dass es da keine Komplikationen in deinem Freundeskreis gibt. Herzlichen Glückwunsch, Domi, zu deiner Sendung. Dankeschön. Ciao. Tschüss, Max. Ciao. Ein 5er im Lotto. Was hatte ich bisher gewonnen? Ich habe auf der Kirmes mal was gewonnen. Langweilige Sachen, irgendwelche Plüschtiere. Und ich hatte einmal 3 richtige im Lotto. Und dann habe ich irgendwann aufgehört zu spielen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Irgendwie, es sollte nicht sein, dachte ich mir. Jetzt spiele ich so einmal im Jahr immer Lotto und denke, wenn das Schicksal es will, dann gewinne ich das eine Mal, wenn ich eben spiele. Aber das Schicksal will es nicht. Meine liebe Elke, 27 Jahre alt, ist jetzt dran. Hi. Ja, hallo. Hallo Elke. Hallo Domian. Ich habe folgendes Problem. Und zwar bin ich seit 10 Jahren verheiratet. Mhm. Und ich habe einen Sohn, der ist 5 Jahre alt geworden. Mhm. Und mein Mann ist aber zeugungsunfähig. Mhm. Wie ist denn das dann passiert? Fragen wir uns alle. Ja, das ist ja ganz... Es gibt ja noch andere Männer und das war halt ein Ausrutscher. Aha. Also Moment, du bist jetzt... Wie lange... Du musst mal rekonstruieren. Du bist seit 10 Jahren verheiratet. Ja. Ne? Und der Junge ist jetzt... Das Kind ist wie alt? Er ist 5 Jahre alt. 5 Jahre alt. Ja. Das heißt, also du hast dieses Kind mit einem anderen Mann bekommen. Ja, ja. Während du verheiratet warst. Ja. Siehst du, das machte mich gerade stutzig. Und ich glaube, alle, die dir zugehört haben. Ja. Erzähl mal weiter. Und also, weil ich dann im 7. Monat schwanger war, habe ich das meinem Mann dann erklärt, dass das Kind eventuell nicht von ihm ist. Mhm. Und dann hat er halt gemeint, das ist bei ihm egal. Und es wäre mein Kind und somit auch sein Kind. Oh. Gut. Und jetzt kam halt der Kleine zur Welt und ja, nachdem haben wir jetzt wieder 5 Jahre gewartet, dass wir ein Kind bekommen. Und das war halt nicht der Fall. Und dann hat sich mein Mann untersuchen lassen beim Urologen und hat sich auch operieren lassen, weil der Urologe hat einen Verdacht auf einen Samenverschluss. Mhm. Aber dann hat sich herausgestellt, dass er einen Schaden an der Keimschicht hat. Mhm. Also somit ist er zeugungsunfähig. Mhm. Und wir wollen halt unbedingt noch ein zweites Kind. Jetzt muss ich nochmal fragen. Du hast das so selbstverständlich erzählt. War das so eine One-Night-Stand-Geschichte? Ja. Also in einer Nacht ist es passiert? Ja. Und du hast zu dem Vater des Kindes gar keinen Kontakt? Nein, überhaupt. Also. Der weiß das gar nicht, dass der ein Kind in die Welt gesetzt hat? Nee. Und dein, ich bin ganz erstaunt, und dein Mann hat das einfach so hingenommen und hat gesagt, okay, Elke, du bist jetzt eine Nacht mehr fremdgegangen, aber jetzt haben wir ein Kind und toll, ich nehme es an, ohne große Probleme. Ja. Hast du aber einen ungewöhnlichen Mann, sage ich mal. Ja, dazu muss ich sagen, dass es relativ schwer hatte in der Kindheit bei seinen Eltern. Mhm. Und dass er halt froh ist, dass er noch jemanden gefunden hatte. Mhm. Damit meinst du dich? Ja. Mhm, Und. Naja, Ja. Bist du denn oft fremdgegangen in eurer Ehe? Nee. Nur dieses eine Mal? Ja, das war echt ein kompletter Ausrutscher. Und das war, mein Mann, der war auf Lehrgang. Mhm. Und ich war abends allein unterwegs und hatte jemanden kennengelernt. Mhm. Und dann ist halt passiert. Okay, jetzt haben wir das geklärt. Ja. Jetzt sind wieder 5 Jahre vergangen. Ja. Und jetzt wollt ihr aber doch noch ein Kind haben. Ja, auf jeden Fall. Wie soll das aber jetzt gehen, wenn dein Mann zeugungsunfähig ist? Ja, da wollte ich jetzt gerade einen Rat haben. Weil, also nochmal, wir hatten schon drüber geredet, dass ich vielleicht nochmal mit einem anderen... Ich könnte ja nochmal fremdgehen, nach dem Motto. Nein, das ist natürlich keine gute Lösung. Nee, auf jeden Nein, Fall nicht. Nein, das ist keine gute Lösung. Ich meine, ich habe jetzt schon meinem Kind gegenüber ein schlechtes Gewissen. Mhm. Und mein Sohn, das sagt eben zu seinem Vater jetzt, Holger. Mhm. Also er sagt nicht Papa, er sagt eigentlich nur Holger. Hast du denn diesem 5-jährigen Bengel das schon erklärt, dass er gar nicht der richtige Vater ist? Nee, auf gar keinen Fall. Also er weiß überhaupt nichts davon. Willst du ihm das denn oder wollt ihr ihm das irgendwann sagen? Oder soll er in dem Glauben aufwachsen, dass Holger der Papa ist? Ja. Also ich meine, der Holger, der war bei der Geburt dabei. Mhm. Er hat Babyausrüstung gekauft. Mhm. Also er ist quasi wirklich der Co. Papa, ne? Also er ist richtig Papa geworden dadurch, ja. Ja. Und jetzt grübelt ihr darüber nach, was zu tun ist. Warum nehmt ihr kein Kind an? Warum adoptiert ihr kein Kind? Adoptieren ist ein Kind nur möglich, wenn es im Babyalter ist, also nach der Geburt. Mhm. Und es dauert eine ziemliche Ewigkeit. Bis eine Mutter sagen tut, okay, ich möchte mein Kind nicht haben. Hast du dich da schon kundig gemacht? Ja, wir waren schon auf einem Adoptionsseminar. Ach so, mhm. Ja, und das hat man schon alles jetzt durchgemacht, auch künstliche Befruchtung und, was alles so in Frage kommen würde. Das hast du auch schon gemacht, künstliche Befruchtung. Hatten wir versucht, ja. Ja. Das waren also bloß Unkosten, aber geklappt hat es halt nicht. Mhm, mhm. Und ja, es ist halt die Frage, ob wir es nochmal machen. Die künstliche Befruchtung? Nee, jetzt muss ich nochmal... Achso, dass ich nochmal... Stimmt, ja. Mhm. Aber... Also das finde ich nicht in Ordnung. Ja, geil, das finde ich auch nicht. Also ich finde es auch wirklich nicht in Ordnung, zumal du da nur auch nicht sicher sein kannst, dass du da gleich schwanger wirst. Und ach, ich finde es gar nicht diskutabel eigentlich. Ich finde es eigentlich überhaupt nicht in Ordnung. Das ist damals nun mal so passiert. Da kann man nun wertend dastehen, wie man will. Aber dieses jetzt gezielt zu planen, finde ich nicht in Ordnung. Wieso hat die künstliche Befruchtung nicht geklappt? Warum nicht? Weißt du das? Ja, wenn man eben keine Samen produzieren tut. Nun besteht ja die Möglichkeit, dass man von einer Samenbank Samen bekommt. Ja, das ist ja noch langwieriger. Warum? Jetzt müsste ich gerade mal die ganzen Papiere zusammenholen, ja, aber dann habe ich keine Zeit. Ja, da bin ich jetzt auch nicht so ganz informiert, wie lange das dauert. Vielleicht ruft da der eine oder andere noch an, wie das geht, wenn eine Frau sich von einer Samenbank befruchten lässt. Ich weiß nicht, wie lange da die Antragverfahren sind, aber ich meine, das wäre nun auch noch eine Möglichkeit, dass ihr dieses Mal in Erwägung zieht, ihr beiden. Da brauchst du dann nachher auch bestimmtes Gehalt. Mhm. Und das sind also echt so viele Voraussetzungen, wo du haken musst dazu, um überhaupt in die Samenbank reinzukommen. Und die Voraussetzung erfüllt ihr nicht? Nee, jetzt mal der Holger auch schon, der wird in 2 Jahre 40. Mhm. Und damit ist er dafür zu alt. Ehrlich? Ja, auf jeden Fall. Okay. Wieso wollt ihr denn unbedingt noch ein Kind haben? Wie soll ich das erklären? Also, ja, wo wir 14 Tage zusammen waren, mhm, hatten wir schon gedacht, wir kriegen ein Kind, mhm, weil ich hatte mit meinen Tagen überfällig war. Mhm. Und von da an haben wir uns so reingesteigert, mhm, also ein Kind haben, Kind haben, Kind, mhm, haben. Und hat halt nicht geklappt und ich wollte sowieso immer eine große Familie haben. Mhm. Gut, manchmal gehen die Träume so, wie man sie sich früher vielleicht erträumt hat, nicht in Erfüllung. Ich finde auch, dass man das nun nicht auf Biegen und Brechen konstruieren sollte. Wenn ihr so viel ausprobiert habt bisher und ihr vor den noch bestehenden Möglichkeiten doch zurückschreckt, dann soll es vielleicht auch nicht sein. Wobei ich diese eine Möglichkeit nochmal da gezielt fremd zu gehen wirklich für die falscheste überhaupt halte. Also da würde ich gar nicht weiter drüber nachdenken. Ja, das finde ich ja auch, aber mein Mann sagt eben, es soll mal Annonce in der Zeitung aufgeben. Mhm. Und das hätte er eigentlich schon öfters mal gehört, sowas würde gehen und ja, was soll ich jetzt machen? Guck mal, da ist ja auch noch, wir reden ja in dieser Sendung oft, Gott sei Dank oft, über AIDS. Ja. Ne, ein Beispiel nur. Du weißt ja überhaupt gar nicht, was mit dem Mann los ist, mit dem du es dann eventuell dann bewerkstelligst. Nur ein Aspekt unter vielen, die man jetzt anbringen kann. Ja, das hat dann mein auch schon überdacht, dass er wollte von demjenigen, wo es passieren sollte, also gewisse Gesundheitspapiere haben. Also ich mache mal einen Vorschlag. Wir haben ja noch eine halbe Stunde Zeit. Ja. Uns beide haben jetzt sehr viele Leute zugehört, zugesehen. Vielleicht gibt es hier einen oder anderen, der in einer ähnlichen Situation mal war, wie ihr das jetzt seid. Und vielleicht hat der Zuschauer oder der Zuhörer eine Idee, wie euch auch zu helfen ist. Bleibt nur ganz einfach mal dran, vielleicht meldet sich jemand und kann euch noch einen besonderen Tipp geben. Okay. Dann bleiben wir mal so. Okay, gut. Alles Gute, viel Glück. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, 1.31 Uhr und 6 Sekunden. Was sagt uns das? Das sagt uns, wir machen jetzt Pause. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit dem Talkradio Domian. Heute in einer Woche, heute genau in einer Woche, nächste Woche Freitag, gibt es hier bei uns eine Premiere. Und zwar führen wir offiziell in unsere Sendung das Bildtelefon ein. Ab nächste Woche Freitag können alle Leute, die ein Bildtelefon haben oder eine Webcam, die können bei uns anrufen und wir und ich endlich kann euch dann auch sehen. In dem Bildschirm im Fernsehen wird derjenige, also der anruft, oben in diese Seite hier eingeblendet und wir können dann quasi auch Auge in Auge miteinander reden. Der besondere Anlass der Einführung nächste Woche Freitag ist ein prominenter, und zwar wird sich Bärbel Schäfer eine ganze Stunde lang euch, meinem Publikum, stellen. Ihr kennt das ja, wir hatten ja schon viele Prominente hier zu Gast bei mir in der Sendung. Ihr könnt in eine Stunde zu, ungefähr eine Dreiviertelstunde zu Bärbel Schäfer anrufen. Wir unterhalten uns dann über Bärbel Schäfer, das heißt ihr und ich, und ihr könnt kritiklos werden, Fragen an sie formulieren. Die Bärbel wird von zu Hause aus diese Sendung verfolgen und dann bin ich mit ihr etwa 14:45 direkt verbunden und Bärbel Schäfer wird zu allem Stellung beziehen, was ihr vorher gesagt habt, und sie wird die Fragen beantworten, die ihr vorher gefragt habt. Also nächste Woche Freitag, großer Tag für das 1 Live Talk Radio, zum ersten Mal Bildtelefon und Stargast wird sein Bärbel Schäfer. Jetzt aber zu heute Nacht sind wir offen, wie immer freitags, von Freitag auf Samstag. Ihr könnt ganz einfach hier bei mir anrufen. Wer Bock hat, mit mir zu reden, der möge bitte wählen 0180 5678 111. Da war jemand, der hatte Interesse, mit mir zu reden, und der heißt Martin und der ist 23 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Martin, hi. Ja, wir beide reden jetzt. Über was? Genau. Über ein nicht so angenehmes Thema. Und zwar meine Freundin, die macht seit 2,5 Monaten als netten, einfachen Nebenjob, um leichtes Geld zu verdienen, wie sie meint, Telefonsex. Telefonsex. Genau. Über diese 00509-Nummern, die man auch in diesem Werbung abends spät immer sieht. Also sie arbeitet dann in einer Agentur. Genau, in einer Agentur. Sie macht das nicht von zu Hause aus. Doch, die macht das von zu Hause aus. Ach, das geht. Das geht, ja. Und zwar... Warst du da schon mal bei, wenn die arbeitet? Ja, das. Ich habe das vorhin schon mal mit deinen Vorrednern besprochen. Und zwar macht sie das vom Wohnzimmer aus, während ich meistens schon im Bett liege, denn ich bin Dreher und habe Schichtdienst. Das heißt, ich bin ja meistens schon im Bett und sie fängt dann an, ihren Nebenjob auszuüben, sozusagen. Du Armer liegst im Bett, todmüde, und so nebenan sitzt deine Freundin im Wohnzimmer und macht die Männer heiß. Genau so sehe ich das auch. Und sie kann das nicht nachvollziehen, dass das ein Grund zur Eifersucht ist. Dass dich das richtig rasend macht. Ja. Ich versetze mich gerade in deine Situation. Ich glaube, die Situation ist ziemlich ätzend. Total ätzend. Ja, glaube ich auch. Bist du schon mal dann in das Zimmer gegangen und hast dich daneben gesetzt? Nee, da stehe ich überhaupt nicht drauf. Aber du hast an der Tür gelauscht, wie sie das macht, oder wie? Ich habe schon mal zugehört, natürlich. Einmal, als es gerade neu ins Haus stand. Ja, da hast du daneben neben ihr gesessen? Ja, nicht die ganze Zeit, denn ich fand es so ätzend. Mhm. Und es macht mich wirklich rasend. Denn ich denke, sie hat zwar keinen körperlichen Kontakt, aber der Fakt, dass diese Männer dadurch sexuell erregt werden, das ist für mich schon eine Art von Untreue. Ja, ja. Wie kann man sich das denn vorstellen? Sitzt sie dann da halb nackt im Wohnzimmer? Nein, oder? Natürlich nicht. Also so diese Werbung, die man kennt, ich kann jetzt hoffentlich nicht so viele Illusionen, also, sondern es ist eher die während des Bügelns oder die Fingernägel lackieren, also in der erzähle Richtung. Ich etwas, genau. Also sie sitzt dann nicht mit Strapsen. Nein. Und nicht mit großem Dekolleté oder irgend sowas. Großen Dekolleté schon. Ja, aber nicht mit wo man viel sehen kann. Nein, das, nein. Also offenem Dekolleté. Nee. Mann, ist das denn so, dass sie das nur so professionell abspult? Oder ist sie währenddessen, turnt sie das irgendwo auch an? Ja, das ist der Knackpunkt, den ich nicht so ganz einschätzen kann. Denn wir reden da ziemlich wenig drüber, weil sie sich ziemlich distanziert gibt, sobald ich das Thema anspreche. Sie sagt halt, das wäre ein Nebenjob, das wäre leicht gemachtes Geld, das hätte nichts mit Gefühlen zu tun, ich soll mich nicht aufregen. Sie wird diese Männer schließlich nicht sehen. Hätte die Männer noch nie gesehen, würde sie nie sehen, hätte mit denen nicht wirklich was, sondern es wäre halt Ein ganz normaler Job. Ein halt. Job, genau. Also die einen gehen putzen und die anderen machen Telefonsex. Genau. Sie vergleichen es mit Telefonseelsorge, was ich gar nicht passend finde. Ja, das ist vielleicht ein bisschen ein gewagter Vergleich. Also die Frage war ja jetzt von mir, ist sie dabei sexuell erregt? Das weißt du nicht. Ich glaube zu wissen, dass es nicht so ist. Ich hoffe es jedenfalls. Ich meine, so ganz sachlich, objektiv hat sie natürlich recht, ne? Ja, so ganz sachlich schon. Gesehen. Schon. Es kann ja sein, dass sie, ich habe oft schon mit Telefonsexerinnen gesprochen, die mir auch erklärt haben, dass das mit ihren eigenen Gefühlen und mit ihrem eigenen Leben null zu tun hat. Ja. Das ist Job und danach fängt das normale Leben an. Das ist wie eine Rolle, die sie spielen. Ja. Insofern kann man natürlich ihr irgendwie recht geben. Andererseits verstehe ich dich auch. Das ist einfach eine prekäre Situation, wo ihr das auch noch so nah beieinander da macht dann oder dass du daneben anschläfst. Ja, das ist ja der zweite Punkt. Während ich im Bett liege und sie lieber bei mir liegen hätte, sitzt sie im Wohnzimmer und arbeitet. Das ist ja noch der zweite Punkt. Nicht nur der Fakt, dass sie arbeitet, sondern was sie da noch arbeitet. Und das, was sie noch arbeitet. Wie lange geht das denn? Ist das jeden Tag, oder? Nee, sie kann sich das einteilen. Sie macht 4 Abende die Woche. Von wann bis wann immer? Sie fängt 9 an und das ist auch unterschiedlich. Also es geht nach einer Stundenzahl. Wie gesagt, ich bin gar nicht so fit, weil aber wir überhaupt nicht so drüber reden. Aber es geht schon bis tief in die Nacht dann irgendwie. Ja. Es kommt auch an, wenn sie Lust hat, dann, was heißt Lust, wenn sie es hinter sich kriegen will, so ungefähr, ihre Stunden abarbeiten will, dann macht sie von 8 bis 2 und sonst macht sie halt 4 Abende von 8 bis 10 oder so. Weißt du, erzählt sie das, wie viel da so pro Abend rumkommt? Oder pro Stunde? Wie viele Gespräche? Ja, wie viel Geld darüber fließt? Wird die nach Stundenlohn bezahlt? Ja, das sind monatlich so 500 bis 600 Mark. Mehr nicht? Mehr nicht. Mehr nicht? Mehr nicht. Sie macht ja nur so wenig Stunden. Ja, dennoch, also wie du es gerade beschrieben hast, hätte ich jetzt gedacht, dass es mehr Geld ist. Nee, das ist es. Ja. Und ihr redet ja gar nicht viel drüber. Nee, wir reden da nicht drüber, weil es gar nicht mein Thema ist. Das steht halt so zwischen uns. Ja. Wir werden im Dezember, sind jetzt erst 2 Jahre zusammen, aber wir wohnen halt schon zusammen und sind uns sicher, dass wir die beiden sind, die auch den weiteren Lebensweg gemeinsam gehen wollen. Aber das steht so zwischen uns. Und dir wäre nichts lieber, als wenn sie sagen würde, ich höre damit auf und mache irgendwas anderes. Genau. Wo ich dann vielleicht auch ein bisschen weniger Geld verdiene, aber ich mache was anderes. Ja. Du musst dir ja auch in einer bestimmten Weise drauf sein, ne? Deine Freundin, dass die das so kann. Dass sie sich überhaupt dazu entschieden hat, das zu machen. Kann ja auch nicht jede Frau. Ja, das mag sein. Ne? Also, ich kann jetzt nur von meiner sprechen. Ja, nee, klar, ich wundere das schon. Ja. Also es muss auch eine sehr traurige Frau dann sein. Ne? Mensch, Martin, schwierige Situation. Ich kann dich irgendwie so gut verstehen. Also ich glaube, ich würde da auch austicken. Ja, vor allen Dingen. Und wenn ich mir 10 mal einhämmern würde, es ist ja nur ein Job, ne? Und die zieht eine Rolle ab. Aber vor allem, die sind jetzt auch sonst bei anderen Männern immer zurückhaltend. Also es ist nicht so, dass sie so auf andere Männer offen zugehen kann, wenn ja. wir unterwegs sind, in der Kneipe oder in der Disco, ja, ja, sondern so ist es immer zurückhaltend. Ich meine, das spricht ja dafür, dass sie da wirklich eine Rolle spielt. Ne? Ja. Ihr seid euch sonst treu, ihr beiden. Auf jeden Fall, hundertprozentig. Ja. Vielleicht solltest du, ja, ich weiß es auch nicht, ich bin da wirklich ein bisschen leergerissen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht solltest du ihr einfach den Spaß da auch lassen. Was heißt den Spaß? Die Möglichkeit, so ihr Geld zu verdienen, auch lassen. Ja. Und dir vielleicht so Ohrenpfropfen kaufen, damit du das Gesäuse gar nicht hörst im Hintergrund. Ach, ob das so die prickelnde Lösung ist? Das glaube ich auch nicht. Aber, auch sagen, nein, weißt du, immer ganz im Ernst jetzt, was vielleicht ganz gut wäre, wenn ihr da mehr drüber reden würdet. Dass sie dir das einfach noch klarer macht, indem sie dir das ausführlicher beschreibt, dass es nur ein Job ist. Ja. Vielleicht wäre das gut. So, wenn ihr da immer schweigend drüber hinweggeht, baut sich da immer mehr Distanz auf, was diese Sache angeht. Ich glaube, das wäre erstmal ganz gut. Und dann muss man weiter gucken. Wenn es gar nicht geht, dann muss man über neue Lösungen nachdenken. Ja, zu reden ist nie verkehrt. Nein, nie, aber wirklich, in dem Fall auch. Dann überwind du auch mal deinen Schweinehund und sprichst einfach nochmal an und fragst sie mal ein bisschen aus. Frag sie mal nochmal ganz klar, wie das mit der sexuellen Erregung ist. Ja. Vielleicht sagt die ja wie aus der Pistole geschossen, spinnst du, ich bin doch dabei nicht sexuell erregt. Das könnte dir dann ja schon wieder gut tun. Auf jeden Fall. Ne? Ja, versuch das mal, mach das mal so ein bisschen. Werde ich probieren. Alles Gute, Martin. Ja, tschüss. Florian, mach's gut. Tschüss. Ciao. Ich begrüße herzlich Franz, und der ist 50 Jahre alt. Ja, Namen Domian. Namen Franz. Ja, Domian, du hast vorhin in deiner Sendung einen jungen Mann gehabt, der also spielsüchtig ist, so wie er das selbst geschildert hat. Ja. Und ich möchte dem jungen Mann mal eine Geschichte erzählen. Ich habe also 6 Jahre als Berufsspieler gelebt, in meinem jüngeren Leben. Ich habe etwas ganz Schreckliches erlebt in der Serie, in den 6 Jahren. Lass mich eine Frage stellen. Was ist genau ein Berufsspieler? Ein Berufsspieler ist, der sich Leute aussucht, die also nach Geld aussehen, die man durch ein Dreiergespann anspricht auf die saubere Art und Weise, mit diesen Leuten im spielerischen Kontakt kommt und dieser Mann im Effektiv überhaupt keine Chance hat, man bekommt das Geld über das Spiel, bekommt man von diesem Mann sein ganzes Hab und Gut. Ich verstehe. Also eine kriminelle Angelegenheit ist das? Kriminell. In dem Sinne ja, aber nicht auf Unfairness. Das heißt also, der Mann, man sucht sich im Grunde genommen Leute aus, die dasselbe Problem haben wie der junge Mann. Also moralisch schon eine scheiß Angelegenheit. Ja, eine scheiß Angelegenheit. Ja. Man kriegt also mit der Zeit raus, dass es einfach Leute sind, die süchtig sind. Und die, sei es, man holt sie sich aus Spielcasinos. Ja, und die man dann noch mehr ausnimmt. Natürlich. So, jetzt erzähl mal, das hast du eine ganze Weile gemacht. Im Grunde genommen, dass man dann hinterher nicht mehr weiß, eventuell sogar ins Unglück stürzt. Ja, das hast du also eine ganze Weile gemacht. Das habe ich also 6 Jahre gemacht. Mhm. Wir haben also sehr gut davon gelebt. Wer ist wir? Wir waren Dreier gespannt. Immer zu dritt. Der eine war spezialisiert auf Pokerspiel. Mhm. Der andere war auf das 7-Eleven, was wir in Amerika gelernt haben. Mhm. Die linke Spielartweise. Mhm. Und ich war eben spezialisiert auf Klammerspiel. Okay, das müssen wir jetzt nicht im Detail erklären. Ja, ist egal. Aber ich kapiere schon, dass da 3 Profis an Werk waren. Dass dieser junge Mann mit Sicherheit auch an Berufsspieler kommt. Mhm. Das heißt, was er gar nicht glaubt oder zu glauben wagt, dass er so lange wie er spielt, und das ist ja schon eine etliche Zeit, ja, dass er mit Sicherheit Gelder verloren hat, die er regulär gar nicht hätte verlieren können. Also du sprichst jetzt eine Warnung an den... Ich spreche diesem Mann eine Warnung aus. Und sicher vielen anderen, die jetzt auch noch zuschauen, ja, und zuhören. Und ich sage, wie erkennt man denn? Er lebt vor circa 20 Jahren, wie ein Mensch erschossen worden ist wegen dem Spiel. Und ich habe nie wieder ein Spiel angefasst. Nie wieder. Ich habe daneben gestanden, 2 Meter. Wie? Warum ist der erschossen worden? Weil einer eben beim Spiel nicht akzeptieren konnte, dass der andere besser war. Mhm. Das war einer aus unserer Dreiergruppe. Mhm. Der gab demjenigen eine Ohrfeige. Mhm. Der ist nach Hause gefahren mit der Taxe, hat die Pistole geholt und hat den Mann standrechtlich hingerichtet. Das war aber jetzt nicht, der erschossen worden ist, war nicht einer aus eurer Dreiergruppe. Nein. Nein. Mhm. So, es war aber um das Spiel, um an dieses Geld quasi zu kommen, was wieder durch 3 geteilt wurde. Und dieses damals... Er hat sich diesen Mann als Gegner ausgesucht, ja, einen von uns, egal, wie ich jetzt genauso erwischen können. Ja. Er hat den Mann erschossen, ist auch verurteilt worden, damals zu der Zeit zu 10 Jahre. Mhm. Hat davon abgesessen, 7,5, konnte mit diesem nicht mehr fertig werden, hatte absolutes Stadtverbot bekommen, örtliches Stadtverbot, durfte sich nie wieder in der Stadt sehen lassen, ist in eine andere Stadt gefahren und hat sich ein Jahr später aufgehangen. Jetzt sagt mir bitte, oder sagt den Leuten, die jetzt potenziell auch betroffen sind, wie erkennt man Berufsspieler? Ja, und dieser junge Mann, deswegen rufe ich an, ja, ich sehe deine Sendung also fast jede Nacht, diesem jungen Mann solltest du eigentlich mal meine Nummer geben. Ja. Damit ich ihm erstmal erklären kann. Ja. Und ich beherrsche es heute noch. Es ist nicht so, dass ich nicht beherrsche. Mhm. Ich kenne also mit Abstand die absolut jeden Trick. Mhm. Und ich wollte diesem Mann eigentlich mal meine Nummer geben oder du übergibst sie ihm. Das machen wir nachher. Dass er mich mal anruft, damit ja. ich ihm erklären kann, woran er einen Berufsspieler erkennt. Ja, das machen wir gerne. Also weil es könnte mal sein, dass mal so eine Situation eintritt mhm. und dieser Mann wahrscheinlich dabei auf der Strecke bleibt. Mhm. Also den Kontakt stellen wir natürlich gerne gleich her, das ist gar kein Problem. Ja. Weil dieser junge Mann hat es eigentlich immer noch nicht begriffen, mhm. dass es über, es ist irgendwo eine Sucht, aber wir haben keine Sucht gehabt, wir haben Süchtige gehabt. Mhm. Franz, habe ich das gerade richtig verstanden, dass nach diesem Mord du schlagartig aufgehört hast zu spielen? Sofort. Ich habe in demselben Morgen mir geschworen, nie wieder ein Spiel anzufangen oder aufgefordert werden, weil ich bin auch ziemlich bekannt gewesen. Und du hast das ja vorher, wie gesagt, 6 Jahre gemacht. 6 Jahre. Und das war dein Hauptjob, ne? Und ich, ja, ich habe 6 Jahre davon gelebt. Hast du gut davon gelebt? Ja, wir haben im Schnitt im Jahr gemacht 250, 300.000 mal so Schnutt. Was hast du dann danach gemacht, als du aufgehört hast zu spielen? Ja, ich habe meinen Beruf wieder gemacht. Ich bin ein Betriebsleiter. Ja. Ich habe eine Selbstständigkeit gemacht. Kamst du denn? Aber im Nachhinein muss ich sagen, mir mein eigenes Hab und Gut dann angeschafft. Weil mhm. das Geld, was wir eigentlich verspielt haben. Mhm. ist auch wiederum in andere Quellen wieder geflossen. Das heißt, du hast das gar nicht investieren können, das Geld? Nein, das konnte ich nicht investieren, das ist in andere Quellen geflossen. Mhm. Man hat eben, wie gesagt, mit diesem Geld eigentlich, weil es schmutziges Geld ja auch ist, ja. im Grunde genommen gar nichts mehr mit anfangen können. Mhm. Diese Sache liegt sehr viele Jahre zurück. Ja, natürlich. Ja. Gab es denn da für dich sofort eine Chance, dann wieder in ein normales Leben einzusteigen? Oder bist du erstmal in so ein schwarzes Loch reingefallen? Ja, natürlich. Ja. Aber ich habe meine Frau kennengelernt. Danach? Wo ich also heute 21 Jahre mit verheiratet bin. Mhm. Wir einen Sohn haben und das Schicksal ist so brutal gewesen. Wir haben ein herzkrankes Kind gehabt. Mhm. Und ich habe mir also gesagt, das ist die Strafe. Mhm. Weil man hat ja nicht korrekt gespielt. Mhm. Und diesen jungen Mann möchte ich davor bewahren. Ja. Denkst du heute doch an die, vielleicht an das ein oder andere Schicksal, was du damals mit ja, beeinflusst hast? Das ist das Problem, wo man nicht mit fertig wird. Und ich denke mal, ich bin vom Leben so hart getroffen worden. Ich habe mittlerweile 19 Operationen hinter mir. Ich habe Krebs gehabt. Mhm. Und ich denke mal, das ist die Strafe. Ich bin kein Heiliger. Mhm. Mhm. Denke auch nicht an die Kirche ab. Es hat mit da nichts mit zu tun. Mhm. Aber ich sage mir, es ist die Strafe für das, was man eventuell, ohne dass man weiß, anderen Menschen angetan hat. Wie bist du denn eigentlich damals in dieses Milieu reingekommen? Das war kein Problem. Ich habe im Gaststättenmilieu eine Selbstständigkeit gehabt. Man lernt Leute kennen. Du hast eine Kneipe gehabt? Ja, natürlich. Mehrere. Ja. Und das kam automatisch. Man lernt Leute kennen, man lernt das unterste Milieu kennen. Man hat mit der Waffe vor mir gestanden, man hat mir die Pistole am Kopf gehalten und hat gesagt, du betrügst. Und ich habe gesagt, drück ab. Man ist also mit der Zeit so abgewickelt. Mm. Ja, kann man das anders nicht beziehen. Dann. So, aber dann passiert sowas wirklich. Und ich denke mal, das war die Kehrtwendung in meinem Leben. Ja. Gab es danach, nach diesem Vorfall, gab es da doch nochmal Momente, als du, dass du rückfällig beinahe geworden bist? Nein. Nein. Ich hätte nie wieder etwas anfassen können. Nie wieder. Das war das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und dieser junge Mann, wenn der das weitermacht, deswegen möchte ich gar nicht, dass ich mit ihm mal spreche. Er ist mit Sicherheit schon Berufsspielern in die Finger gefallen. Das weiß ich hundertprozentig. Sonst kann man das eigentlich in der Höhe gar nicht verlieren. Nicht nur wegen seiner Automatik. Er spielt ja alles. Ja, also den Kontakt, wie gesagt, stellen wir gleich her. Ich hätte gerne jetzt von dir noch die Einschätzung, weil ich gebe das auch immer so weiter, aufgrund dessen, weil ich viele gute Sachen höre. Was hältst du von solchen Gruppierungen wie die anonymen Spielsüchtigen? Hast du da Erfahrung? Ich habe da überhaupt keine Erfahrung mit gehabt, weil ich in dem Sinne nicht süchtig war, weil wir haben es ja auf einem ganz anderen Tablett serviert. Ist klar. Das war bei uns keine Sucht. Das war keine Sucht. Man hat diese Gelder im Grunde genommen, wenn man sie gehalten hätte und hätte sie fesseln können, das wollte man nicht, weil dieses Geld ist eigentlich irgendwo Geld, was man selbst nicht behalten will. Jedenfalls bei mir war das so. Aber was hast du denn mit diesem vielen Geld damals gemacht? Ja, ich kann dir zum Beispiel ein Beispiel sagen. Ich habe 2 Weltreisen gemacht. Ich habe das Geld nie im Portemonnaie behalten. Ich habe gelebt. Ich habe gelebt. Ich habe, was ich wohl gemacht habe, und das muss wohl mit meinem Gewissen zusammengehangen haben, ich habe zum Beispiel Menschen, die an den Straßen saßen, habe ich statt 10 Mark habe ich 1000 Mark reingeschmissen. Ich habe also Menschen, die wirklich arm waren, die ich gesehen habe, die an Straßen sitzen und betteln. Das habe ich wohl gemacht, aber damit wollte ich eigentlich nur mein Gewissen beruhigen. Ist klar. Ist ja auch eine ganz irre Sache, wenn du einem Bettler 1000 Mark gibst. Habe ich gemacht. Was haben die denn da gesagt? Wie haben die denn darauf reagiert damals? Natürlich auch durch Alkohol bedingt, aber es war bewusst gemacht. Ja, ja. Ich habe also wirklich das, aber das war nur, um mein Gewissen zu beruhigen. Ja. Nichts. Sag mir mal, so eine Reaktion, haben die das überhaupt geglaubt, als sie den Tausender erhalten? Ich kann dir etwas sagen, es lief eine Frau durch die Stadt, die also in einer Sekte angehörig war, ein ganz alter Mensch, und der habe ich das in die Hand gedrückt. Dann ist die mit diesem Schild hinter mir hergelaufen und hat geschrien, das ist ein Bankräuber, das ist ein Bankräuber. Ja, das sind Anekdoten, das sind Anekdoten, aber das ist die Wahrheit. Ich habe mich dann rumgedreht, wo man mich dann auch angesprochen hat, und habe gesagt, ich habe ihm Lotto gewonnen, deswegen habe ich das gemacht. Und da war so ruhig? Da war Ruhe, ja. Sie war so ein bisschen verstört im Kopf. Aber ich will dir nur sagen, junge Menschen, und diese Sachen mit den Berufsspielern, die gibt es heute mehr wie damals, in den 70er Jahren. Also, ich finde das ausgesprochen gut und interessant, dass du angerufen hast. Weil du hast die Erfahrung gemacht und dich nimmt man auch ernst in den Kreisen, wenn du so eine Warnung aussprichst. Ja, aber es gibt die Tricks, die man erkennen kann. Das möchte ich diesem jungen Mann sagen, wo er genau dran erkennen kann, wo er sich dann davon distanzieren muss. Und wir werden ihm jetzt die Nummer geben, vielleicht könnt ihr sogar heute Nacht noch miteinander telefonieren. Okay. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf. Bitte schön. Ich wünsche dir alles Gute. Ja. Tschüss. Jetzt begrüße ich Stefan, 22 Jahre alt. Ja, hallo. Stefan. Ja. Ja, hier sind Katrin und Stefan. Ach, Katrin. Ich dachte, ich hatte gerade schon eine Stefan, ja, hallo, hier ist Katrin. Also, da ist Stefan und Katrin. Ja, und wir arbeiten in einem China-Restaurant in Gummersbach. Nein, in Gummersbach. Ja, genau. In einem China-Restaurant. Wo denn genau? Auf welcher Straße? Ja, das ist, sollte man nicht so genau sagen. Okay. Weil es geht um Schutzgelderpressung. Oh, ja. Bitte keine Einzelheiten. Uns hat vor ein paar Wochen der Besitzer angesprochen von dem Restaurant. Und hat uns das erzählt, dass er halt erpresst wird. Und da ging es halt um 2000 Mark und ansonsten wird es halt abgefackelt. Also monatlich 2000 Mark. Und der hat uns das erzählt, weil der wohl ziemlich gutes Vertrauen zu uns hat. Was macht ihr denn da eigentlich in dem Restaurant, ihr beide? Ist jetzt auch nicht so. Auch nicht, okay, es gibt da irgendwelche engen Verbindungen, ihr wisst es einfach. Ja. Ja, okay. Ja gut, und er hat gesagt, er möchte nicht zur Polizei gehen, weil er halt Angst hat und so. Und am selben Abend sind wir noch zur Polizei gegangen. Wegen unserem Gewissen, weil wir es einfach nicht verantworten konnten. Und haben halt den Kerl angezeigt, weil die auch Name und Adresse hatten von dem. Ach so, das war bekannt. Der hat da vorher mal gearbeitet und hat da auch 15.000 Mark unterschlagen. Und ja, dann haben wir halt den angezeigt. Und ja, aufgrund halt unserer Aussage und der Bestätigung von dem Besitzer ist er in U-Haft gekommen. Ja. Und jetzt, ja, wie ist das jetzt genau? Also ja, das Problem ist eben, dass also bei dieser Erpressung, da wurde wohl ein Mitarbeiter verletzt, mehrmals an der Hand und so, durch Messerstiche. Und derjenige ist jetzt also nicht bereit zu einer Aussage. Der will also, der sagt hier, er sieht nichts, er weiß nichts, ne? Also dieser Mitarbeiter, der ist nicht bereit, aber der Chef ist bereit zu einer Aussage. Der Chef hat anscheinend wohl etwas gesagt. Er hat nicht direkt ausgesagt, er hat es nur bestätigt. Immerhin. Und der andere hat Angst vor einer Aussage, weil ihm da irgendwie etwas zustoßen könnte. Also der Besitzer hat natürlich auch mächtig Angst. Ist mir klar. War der Besitzer wütend auf euch, dass ihr die Anzeige gemacht habt? Das sah, also sieht bis jetzt noch nicht so aus. Also er hat mir noch keine Vorwürfe gemacht in der Art. Ich weiß auch nicht so genau, was er jetzt denkt oder so, weil das bei den Chinesen sowieso nicht so ganz einfach ist. Also die ganze Sache ist jetzt im Moment so am Laufen, ne? Ja, also das Problem ist jetzt eben, dass wir jetzt nicht wissen, ob der jetzt wirklich verhaftet wird oder ob der abgeschoben wird, weil das ist auch ein Ausländer. Und und jetzt haben wir eben Angst, dass das wieder jetzt irgendwelche Folgen dazu befürchten haben von diesemjenigen da. Dass also unser Name vielleicht da irgendwie ins Spiel kommt. Das ist deswegen das überlegen wir also, dass wir vielleicht die Anzeige zurückziehen. Das ist jetzt eben die Frage. Wo befindet sich dieser Mann jetzt im Moment? In Untersuchungshaft. In Untersuchungshaft, im Gefängnis. Und also ich habe jetzt, das war jetzt so 2 Wochen her, wo ich das letzte Mal davon was gehört habe. Ja, und habt ihr seitdem nichts mehr davon gehört. Habt ihr mit der Polizei über eure Sorgen gesprochen? Ja. Das ist jetzt eigentlich noch nicht so direkt. Also wir haben erst noch mit jemand anders drüber gesprochen und der hat uns erst richtig darauf aufmerksam gemacht. Also, dass, ja, uns war das so selber auch noch nicht so ganz bewusst. Wir haben schon darüber mit der Polizei drüber gesprochen, dass jetzt aus der Sicht von den Restaurants und von den Mitarbeitern, dass die da Angst haben. Aber jetzt nicht, dass wir Angst haben. Hängen denn da noch meistens, ich kenne mich da nicht so aus, aber meistens bei diesen Schutzgelderpressungen hängt da ja so ein ganzer Clan, so ein ganzer Ring dran. Das ist definitiv keine chinesische Mafia. Es geht jetzt nur um diesen einzelnen. Das ist anscheinend eine einzelne Person oder vielleicht noch ein Freund. Es waren zwei Leute, genau, es waren zwei Leute. Und also wir waren ja bei der Polizei und haben dann die Anzeige aufgrund vom Hörensagen gemacht. Ihr bringt mich jetzt in eine ganz schwierige Lage, in eine sehr schwierige Lage, in einen großen Gewissenskonflikt, weil ich auf der einen Seite das sehr toll finde, was ihr da gemacht habt und wirklich hohen Respekt davor habe. Ja, es wurde uns auch von der Polizei gesagt. Ja, wirklich, aber wirklich. Andererseits kann ich sehr, sehr, sehr, sehr gut eure Ängste verstehen, eure Angst vielleicht irgendwann auf die Straße zu gehen. Ja. Irgendetwas zu unternehmen. An jeder Ecke könnte der oder Freunde von dem stehen. Ich meine, das wäre auch für den kein Problem, weil der sieht ja, wenn wir da rein und raus gehen aus dem Restaurant, dass das wieder halt arbeiten und so. Und dann kann er sich vielleicht denken, dass wir da auch was zu tun haben. Und der wohnt auch da in der Ecke, ne? Und soweit ich weiß, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe einen ähnlichen Fall im Freundeskreis mal mitbekommen. Da ging es nicht um so eine ernste Angelegenheit, aber dass selbst die Namen und die Adressen nicht von der Staatsanwaltschaft geheim gehalten werden. Das will ich jetzt nicht hier so klar sagen, aber ich habe mich damals sehr darüber aufgeregt, dass das weitergegeben wurde und der Täter... Die werden nicht geheim gehalten. Jedenfalls in dem Fall, den ich da miterlebt habe, war das so. Und ich fand es skandalös, dass der Verbrecher dann irgendwann sogar die Privatadresse in der Hand hat. Ich weiß jetzt nicht in eurem Fall, ob das ja auch so ist, aber es gibt ja... Also ich meine, spätestens wäre das ja so, dass er dann bei Gerichtsverhandlungen, dass er dann die Adresse oder unseren Namen rausfinden würde, ne? Oder zumindest uns sehen würde. Weißt du, wenn ich jetzt zu euch sage, ihr zieht die Anzeige zurück... kommt dieses Arsch auf freien Fuß. Ja. Wenn ich jetzt zu euch sage, zieht die Anzeige nicht zurück, würde ich mir 1000 Vorwürfe machen, wenn irgendwann mal was passieren würde mit euch beiden. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ja, vor allem, weiß ich nicht, was der jetzt irgendwie da für Familienverhältnisse hat und eben. Ob der das nicht dann irgendwie so andersrum weitergeben kann. Also mir fällt jetzt in dem Moment wieder eine Institution ein, mit der ihr reden solltet. Weil die... 1000-mal informierter sind und beschlagener als ich es bin in solchen Fällen, nämlich der Weiße Ring. Kennt ihr den? Nee, ich kenne ihn nicht. Ja, das ist eine Organisation, die sich unter anderem mit solchen Fragen auch beschäftigt und solche Beratungen macht. Kostenlose Beratungen. Ich glaube, es wäre sehr gut, wir können euch gleich mal eine Telefonnummer geben von dem Weißen Ring. Ja, das ist gut. Dass ihr ganz schnell mit denen mal redet. Ganz schnell. Ja. Und ich glaube, dass ihr da schon auch eine kompetente Auskunft bekommt. Ich bin im Moment überfragt. Ich weiß nicht, wie ich selbst handeln würde. Mein Gerechtigkeitssinn sagt natürlich, der muss inhaftiert werden. Der wird wahrscheinlich sowieso wieder viel zu lasch bestraft in unserem Rechtssystem, aber er muss inhaftiert werden. Andererseits sehe ich euer... Also der Beamte von der Kripo, der meinte, dass der wohl auf jeden Fall in also abgeschoben wird und nun ja... Also der Chef von dem Singapur-Restaurant da, ach scheiße, das war zu viel. Na, auf jeden Fall hat der gesagt, dass, ja. Also es ist eine wackelige Angelegenheit. Ja. Ihr beiden, wir machen das so, wir rufen euch gleich nochmal an und dann kriegt ihr die Nummer vom Weißen Ring. Ja. Und dann hoffe ich, dass ihr da einen kompetenten, guten Rat bekommt. Ja, gut. Vielleicht sollten wir auch nochmal miteinander telefonieren. Ich wäre sehr interessiert daran, wie das weitergegangen ist. Ja. Wir werden euch auch nochmal anrufen in den nächsten Wochen. Ja. Alles Gute. Okay. Tschüss, ihr beiden. Ja, tschüss. Kompliment an deine Sendung. Dankeschön. Und lass die Jahre wachsen. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss zusammen. Mensch, das ging aber schnell heute. Freunde, schon wieder ist eine Talkradio-Woche vorbei. Das heißt, überhaupt eine Woche ist vorbei. Mann. Die Haare werden immer länger, wir werden immer älter. Ich danke meinem Team. Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Markus Liebetanz, Andrea Feist, Jan Hölz, Henning Kaiser, Katrin Heckmann, Axel Rottländer und Elke Pulz und Elke Dunalski. Unsere Themen nächste Woche Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Meine Ekstase. Und nächste Woche Freitag, das habe ich euch gerade ja schon erzählt, gibt es was Besonderes. Premiere hier im 1Live Talk Radio mit Bildtelefon. Und unser Star-Gast ist Bärbel Schäfer. Ihr könnt dann eine ganze Stunde zu Bärbel Schäfer hier bei mir anrufen. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns, hoffe ich, in alter Frische wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Da sind wir wieder so offen, wie wir heute offen waren. Schöne Zeit. Bye, bye.